Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Conncasts. Heute mit dem Hauptthema Subaru Okia und Borben, dem neuen Organisationsmitglied. Vorher natürlich, wie wir bereits letztes Mal schon angekündigt haben, wieder die News, die aktuellen News von Detektiv Conan und dann am Ende wieder, wie bekannt, das Off-Topic, in dem wir über unsere privaten Erlebnisse der vergangenen Woche und der vielleicht auch der kommenden Woche reden werden. Ja, mit dabei ist heute nur einzig und allein Christian. Hallo. Da die anderen Mitglieder leider verhindert sind, müssen wir den Cast heute zu zweit bestreiten und ja, da würde ich mal sagen, fangen wir einfach direkt mal an mit der Episode 568 und der Episode 569, die letzte und diese Woche ja, in Japan im Fernsehen liefen. Und da wird uns jetzt Christian erstmal etwas Genaueres drüber erzählen. Ja, die Episode 568 ist bereits letztes Wochenende erschienen. Auf die gehe ich jetzt gleich ein. Und die Episode 569 wird ist heute erschienen. Deswegen gehen wir auf die noch nicht ein, weil so weit wollen wir noch nicht vorspoilern. Sondern wir wollen euch die Chance geben, das auch vor dem Conncast anzuschauen. Okay, die 568, da sieht man am Anfang Shiratori, Takagi und Sato auf dem Revier. Und eben Sato lädt beide dazu ein zum Essen. Aber Shiratori möchte nicht, weil er ausschlafen möchte für den nächsten freien Tag. Und ja, was hat er am nächsten freien Tag gemacht? Der geht alleine ins Kino. Super. ja, sehr spektakulär. Also da habe ich mich schon mal gewundert, gleich am Anfang. Naja, Und da wer es trifft er, mag. wie es der Zufall will, trifft er da auf die Detective Boys, weil die ganz zufällig sich dann Gomera anschauen. Ganz spannend. Und ja, Shiratori lässt sich aus Versehen ein Ticket für den Film raus. Das ist eigentlich auch ein Zufall. Und ja, und er scheint nicht ganz glücklich zu sein. Er denkt an Sato. Aber dann erzählt er Conan und Ai, dass Sato für ihn bestimmt ist, dass es quasi Schicksal ist, dass die beiden irgendwann zusammen sind, weil er sie als Kind schon getroffen hat. Also glaubt er, dass er sie schon mal als Kind getroffen hat. Und ja, da war es quasi Schicksal, dass sie zur Polizei sich mal treffen und dann zusammen sind irgendwann. Das war quasi seine erste Liebe, so wie er denkt. Und dann später im Kinosaal trifft er eine Frau, die irgendwie, ich finde, Sato fast ähnlich sieht. Ja? Stimmt mir. Ich warte gerade auf die Zustimmung von Philipp. Ja, ist so. Die sieht ja ziemlich ähnlich. Und deswegen gibt es auch, ja, hält er sie auch vielleicht für für das Mädchen aus seiner Vergangenheit. Und da könnte sich noch etwas Spannendes entwickeln. Ja, und diese rumpelt ihn an und ist auch in Gomera ganz komisch, dass die so einen Kinderfilm anschauen, ganz ehrlich. Die rumpelt ihn ganz auffällig an irgendwie und dann verschüttet er seine Cola. Ja, dann. Vielleicht hat sich das Ticket ja auch aus Versehen aus dem Automaten gezogen. Da wieder so ein, war bestimmt wieder auch so ein Zufall. Ja. Auf jeden Fall. Dann bringt sie ihm eine neue Cola und hat dann was gebastelt. Da waren dann, ich glaube, das waren Blumen, ja genau, Blumen um den Trinkbecher herum. Und ja, das hat sie hat ihn an seine erste Liebe erinnert, die das auch gemacht hat für ihn. Also die hat auch so was gebastelt und um den Becher herum. Kirschblüten waren das, weil Genau. das Zeichen für die japanische Polizei ist. Und da hat er gemeint, dass er halt seine erste Liebe bei der japanischen Polizei kennenlernt. Und daher natürlich hat er geglaubt, es ist seine erste Liebe. Und dann schauen sie den Film zusammen an. Und dann hat einer der Detective Boys dann erzählt ihr, wie hieß die nochmal gleich? Nami Kasakura. Genau, Nabi Kasakura. Und die Detective Boys haben dann eben gesagt, dass er bei der Polizei ist. Und dann hat sie ihn gleich von einem Stalker erzählt. Und dann sehen die Detective Boys, Shiratori und Nami, zu Nami nach Hause gefahren. Und ja, da lag ihr toter Freund. Also da ist es natürlich als Conan-Zuschauer total verdächtig schon mal, dass das die nach Hause sind zu ihr, weil sie angeblich ein Stalker ist. Und ja, also für mich war das irgendwie schon sie verdächtig, irgendwie von Anfang an. Gibt ja eigentlich auch keinen anderen Tatverdächtigen und ja, müsst dann eigentlich. Ich kann euch mal als Leser des Mangas, wo der Fall ja schon abgedruckt wurde, kann ich euch die Episoden nur empfehlen. Also da geht's wirklich sehr spannend her und es gibt sehr unerwartete Wendungen noch. Darauf werden wir dann nächste Woche genauer eingehen, wenn wir dann über die Episode 569 noch ausführlicher berichten werden. Ja, auf jeden Fall. Da liegt dann ihr Mann da und ja, dann wird ermittelt auf jeden Fall. Und die Auflösung des Falls wollen wir hier nicht spoilern, vor allem ich weiß sie noch gar nicht. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob Nami die erste Liebe von Shiratori ist. Auf jeden Fall werden wir alles nächste Woche erfahren. Ja, da solltest du die Episode auf jeden Fall noch angucken. Also, das ist sehr spannend. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal weiter zum diese Woche erschienenen neuen Kapitel in Japan. Spannend. Ja, muss ich auch sagen. Also, das Kapitel 728 nach dem White Day Fall, hat man eigentlich auf so irgendwas mit Verbindung dazu gewartet, aber das kam leider nicht. Aber stattdessen gab es auch ein ziemlich spannendes Kapitel, das muss ich ehrlich mal sagen, und zwar um die Detective Boys. Ja, kein gewöhnlicher Fall wie sonst immer mit den Detective Boys, sondern ein, ja, das Kapitel beginnt eigentlich damit, dass man zuerst mal in die Zukunft guckt, wo die Detective Boys im Dunkeln was habe ich denn heute? In irgendeinem Haus sind und dort, ja, durcheinander rennen und in Panik sind. Ja, dann wird erstmal zurück in die Vergangenheit geguckt, was denn davor passiert ist. Die Detective Boys waren mit dem Professor unterwegs, als sein Auto einen Defekt hatte und das von Mechanikern untersucht werden musste. Der Professor fährt dann mit dem Mechaniker nach Hause, um sich einen Leihwagen zu holen, weil sein Auto nicht mehr benutzbar ist, um dann die Detective Boys abzuholen, die währenddessen dort warten, weil halt das Auto des Mechanikers nicht so viele Plätze umfasst, dass alle mitfahren könnten. Ja, während die Detective Boys dann da warten, fängt es an zu regnen und die suchen sich einen Unterschlupf in einem Gebäude, aus dem sie ein Lied hören. Ich kenne das Lied nicht so ganz genau. Hier im Wiki steht auf jeden Fall R auf der G-Seite. Von Bach, glaube Ich würde ich. sagen, das ist eher, also das hättest du jetzt auch komplett übersetzen können, eher auf der G-Seite. Nee, nee, das nennt sich aber, glaube ich, so. Das ist so ein Stück von Bach. Das gehört, glaube ich, so. Ich weiß auch nichts Genaueres. Die Musikleute, Fachleute unter uns, die können uns dann vielleicht helfen. Wenn es nicht stimmt, könnt ihr es ja im Wiki verbessern. So ist das dann. Dazu ist ein Wiki ja da. Ja, genau. Die hören dann so ein Lied aus dem Haus und gehen dort rein wollen den Hausbesitzer fragen, ob sie dann dort für eine Zeit sein dürfen, aber sie finden keinen Hausbesitzer, stattdessen finden sie das Piano alleine vor. Ja, das Haus war offen übrigens, das ist auch schon ein sehr mysteriöses Anzeichen. Und dann sehen die, als sie die Detective Boys im Haus, in dem Haus, Zimmer des Gebäudes sind, Zimmer des Gebäudes auch nicht, sondern im Zimmer mit dem Piano sind, dann sehen sie plötzlich, sieht Mitsuhiko plötzlich eine Gestalt durch die Tür gucken, die sehr mysteriös aussieht, auch wieder. Und ja, sie verlassen den Raum, um nach der Person zu suchen, weil es ja der Hausbesitzer sein könnte. Und dann geht plötzlich das Licht aus und die Musik ertönt wieder. Und dann sind wir wieder am Anfang des Kapitels angelangt, wo die Detective Boys wild durch die Gegend laufen und dann stolpert Genta über einen Sarg. Das ist schon mal der Anfang des nächsten Kapitels und Spannend. ja, wir hoffe natürlich auf die Fortsetzung diese Woche, dass da irgendwas passiert und sich das nicht wieder so in einen langweiligen Fall entwickelt, wo irgendwie eine banale Lösung rauskommt. Vielleicht gibt uns Aoyama ja auch mal wieder einen Fall mit 4 Kapiteln oder sogar noch mehr. In letzter Zeit waren es immer diese 3 Kapitelfälle mit auch 3 Tatverdächtigen, diese langweiligen Dinger, die man schon sowieso in 65 Manga-Bänden schon mal hatte. Da würde ich mir vielleicht mal ein bisschen Abwechslung wünschen und ich glaube, es ist ihm bis jetzt auch schon ganz schön gut gelungen, dass hier die Detective Boys so ein Vorspann praktisch hatten. Da, Ist eine Revolution. ja, muss ich auch mal sagen, das finde ich eigentlich ziemlich gut von ihm. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter mit der Ankündigung des Schreibwettbewerbs im Wiki. Da aktuell seit dem 16. März 2010 gibt es wieder die Möglichkeit, dass ihr Artikel im Wiki schreibt und diese dann für den aktuellen dritten Schreibwettbewerb vorschlagt. Ja. Genau. Dann werden die Artikel bis zum 16. April, habt ihr Zeit, und einen Artikel zu schreiben. Und der wird dann danach von einer Jury bewertet. Und ja, wenn ihr Glück habt, könnt ihr dann vielleicht auf den ersten Platz gelangen und euch viel Ruhm und Ansehen im Wiki erarbeiten. Letztes Mal sind ziemlich gute Artikel rausgesprungen in den beiden vorigen. Und wir hoffen, dass dieses Mal auch wieder sehr gute, lesenswerte oder gar exzellente Artikel dabei rausspringen, die sich sehen lassen und die das Wiki repräsentieren könnten. Also da rufe ich nochmal alle Zuhörer des Conancasts auch auf, dass vielleicht der eine oder andere zu einem bisher noch nicht vorhandenen Thema einen Artikel ins Wiki stellt und den dann auch zum Schreibwettbewerb anmeldet. Ja, wie beim zweiten Mal hatten wir noch Preise. Das war, glaube ich, dreimal der aktuellste Detective Conan Band. Ich weiß nicht, ob wir dieses Mal noch irgendwas reinkriegen. Da müssten wir nochmal den Python fragen, ob er uns nicht noch irgendwas bereitstellen könnte von unseren Einnahmen, die wir über die Werbung erhalten. Falls er gerade zuhört, kann er mir auch gleich mal eine PN schicken. Dann haben wir es auch geklärt. Ja. Thema des Schreibwettbewerbs ist übrigens kein Thema dieses Mal. Nee, wie beim letzten Mal auch schon. Da. Ja. Beim ersten Mal hatten wir das Thema die Organisation und da haben dann sehr wenige Artikel teilgenommen, oder sehr wenige Benutzer mit sehr wenigen Artikeln teilgenommen, weil es eben ein eingegrenzter Bereich war und nicht jeder dazu etwas wusste. Dann haben wir uns beim zweiten Mal gedacht, machen wir ein freies Thema, dann haben sich viele angemeldet und diese Philosophie verfolgen wir jetzt auch weiterhin. Freies Thema, alle haben eine Chance. Genau. Ich sitze übrigens in der Jury, also. Wer Lust hat, kann mir einen sehr guten Artikel vorlegen. Das würde mich auch sehr freuen. Der findet dann sicherlich vielleicht auch im Conancast Erwähnung. Das muss ich erst mal sagen. Ja. Das war auch schon. Das war es, glaube ich, auch schon für diese Woche. Da. Neue Trailer oder so zum 14. Film gab es nicht. Ich glaube aber. Pokito hat, glaube ich, die Seite aktualisiert und dort etwas zum 13. Film oder so geschrieben. Habe ich gerade jetzt im Forum gelesen, dass da irgendwie Pokito Inhaltsangaben zu den 13 Filmen online gestellt hat. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas Unerwartetes in der nächsten Woche, hoffen wir mal. Ja, soweit dann die Ja, News. aber Pokito weiß halt auch nicht mehr als die in Japan, also Ja, aber bringt's jetzt eigentlich nichts. sie sind ja dafür verantwortlich, dass neue Folgen nach Deutschland kommen. Also könnte da. Wenn sie schon so ausführlich den Detective Conan Bereich updaten, dann hat das sicherlich auch vielleicht irgendeinen Grund. Das würde man sich wünschen. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir jetzt mit unserem großen Thema für heute an. Das ist natürlich Subaru Okiya und Bourbon oder wie auch immer man diesen das neue Organisationsmitglied aussprechen mag. ja, wir suchen da nach einer Verbindung. Und da würde ich sagen, fange ich einfach mal direkt an mit: Wer ist Subaru Okiya? Ja, Subaru Okiya ist ein Charakter, der in den aktuellsten Bänden auftaucht. Im Band 60 hat er seinen ersten Auftritt und dort brennt sein Haus nieder, sodass die Detective Boys in dem Fall ermitteln und Ja, nach dem Fall will er dann den Professor treffen, da er auch das gleiche Thema an der Universität studiert. Was war das noch gleich? Keine Stellen. Ahnung. Ja, auf jeden Fall studiert er an der Universität in Toto. Das ist. Ja, er will auf jeden Fall den Professor treffen und mit dem. Dann sucht er natürlich einen Unterschlupf, weil sein Haus abgebrannt ist. Ja, Conan bietet ihm daraufhin die Option, dass er in seinem Haus wohnen kann, also in Shinichis Haus, bis der wiederkehrt. Als Begründung nennt er dafür, dass Subaru auch ein Fan von Sherlock Holmes ist, aber das ist eigentlich eine sehr vage Begründung dafür. Das könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Conan da ihn allein deswegen in seinem Haus wohnen lässt. Da gehen wir bestimmt auch später noch drauf ein, was denn da genauen Hintergründe und so sind. Ja, man sieht ihn dann das zweite Mal wieder, als er Connors Schlussfolgerungen beobachtet. Heimlich. Auch in einem Fall der Brandstiftung übrigens. Da beobachtet er Connor, wie er die Lösung des Falls vorlegt. Ja, das dritte Mal taucht Okia dann auf. Als Ran und Sonoko das Shinichis Haus sauber machen wollen, wie so oft, da treffen sie dann auf ihn und halten ihn für einen Dieb, was er aber natürlich nicht ist. Und ja, Ran haut dann Okia erstmal ihren Fuß unters Kinn, was ihn aber allein nur zu Boden wirft. Und Ran ist daraufhin sehr schockiert und fragt sich, was er überhaupt für eine Person ist. Ob das jetzt der große Hype von Gosho ist oder ob das einfach nur so, ob das wirklich so ist, das muss man dann noch rausfinden in den späteren Ereignissen. Auf jeden Fall scheint er ziemlich stark zu sein und kann auch einiges aushalten. Genau, dann veranlasst Sonoko einen Detektivwettstreit mit Shinichi Kudo, den Conan an seiner Stelle natürlich bestreitet per Handy. Und da gelingt den beiden ein Unentschieden. Also die beiden sind gedanklich eigentlich ziemlich gleich auf. Das ist, ja, das. Da gibt es nicht viele, die mit Conan und Shinichi mithalten können. Da könnt ihr euch auch nochmal vielleicht unseren zweiten Conan-Cast anhören, wo wir schon genauer auf die besten Ermittler der Serie eingegangen sind. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Fall mit dem Meerhornfelsen, wo die beiden auch zeitgleich auf die Lösung kommen. Also das war kein Zufall, dass da auch hier auf einmal die Lösung wusste, sondern dass er ist wirklich so schlau und schafft es auch durch einen Trick, den Mörder der Person, die auf dem Meerhornfelsen gefunden wurde, zu überführen. Das Zitat ist im Wiki auch abgedruckt, wenn ihr mal nach dem Artikel Subaru Okia sucht. Da werdet ihr das finden. Genau, dann taucht er später noch einmal auf, aber will ich jetzt noch nicht genauer darauf eingehen, das machen wir später noch einmal, denn wir wollen hier in dem Cast natürlich auch nicht zu viel spoilern, das wäre ja sehr fatal. Genau, soweit zu Okia. Er tauchte eigentlich ziemlich direkt nach dem Eisuku Hondo in die USA ging. Und in dem Fall, in dem Kir das FBI über ein neues Mitglied informierte, auf. Das neue Mitglied heißt Bourbon. Und ja, die beiden werden sehr in Verbindung miteinander gebracht, weswegen wir dieses heutige Thema hier auch haben. Ja, da würde ich einfach mal sagen, dass Christian uns jetzt etwas Genaues über Bourbon erzählt, damit wir dann danach den Vergleich starten können. Okay, über Bourbon ist leider nicht viel be bekannt bis jetzt, außer dass, also angekündigt wurde ja durch Jody quasi, die hat nämlich Conan angerufen, dass die Organisation ein neues Mitglied hat und Kerr das ihr erzählt hat am Telefon und dieses Mitglied anscheinend auf Sherry aus ist und sie versucht zu eliminieren. Mehr ist nicht darüber bekannt, außer dass Bourbon ziemlich schlau ist wie ein Detektiv. Und da ist natürlich auch schon die Verbindung. Ja, genau. Da soll ich vielleicht auch nochmal sagen, dass er später noch einmal auftaucht, aber das ist dann auch wieder jetzt Spoiler. Da will ich noch nichts Genaues drüber erzählen, aber damit die unsere japanischen Fans wissen, dass ja, dass wir sie nicht vergessen haben. Ja. Ich denke mal, wir werden darüber auch noch so einen speziellen Cast machen und gesondert nochmal darauf eingehen, denn das Thema ist schon wieder sehr spannend. Ihr merkt schon, wenn natürlich Subaru Okiya und Bourbon in einem Fall genannt werden, dann ja, geht das da sicherlich heiß her. Aber die Identität von Bourbon ist noch nicht geklärt und er trat bisher auch noch nicht auf, weder im deutschen Manga noch im japanischen Manga. Also da kann ich mal sagen, dass die deutschen Fans den japanischen in nichts nachstehen. Aber es sind neue Fakten bekannt geworden und die sind auch ziemlich interessant. Ja, dann würde ich gleich mal direkt auf die Verbindung zwischen den beiden eingehen. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema. Ja, man muss erstmal überhaupt wissen, Jody informierte ja, wie Christian bereits gesagt hat, Conan darüber, dass es ein neues FBI, nein, kein neues FBI, sondern ein neues Organisationsmitglied gibt, das sich Bob nennt. Ja, und direkt danach, in dem gleichen Fall noch, oder im gleichen Kapitel überhaupt noch, taucht dann auch Subaru Okiya auf. Ob das jetzt Zufall ist, das ist noch nicht ganz raus. Das werden wir aber hoffentlich noch herausfinden. Ja, er steht auch ziemlich. Ja. Ich hab gerade angesetzt. Übrigens, Subaru Okiya scheint auch auf das Getränk Bourbon zu stehen. Ah Sie bei ja. öfter mal ihnen was zu trinken. Genau, da gab es ja den, genau nach dem Fall mit den Papierflugzeugen, wo es das Detektivduell zwischen ihm und Shinichi gab, sieht man ihn am Ende der Episode oder des Kapitels in seinem Haus, in Shinichis Haus sitzen, wo er Bourbon trinkt. Das ist auch wieder in vielen Fankreisen ist jetzt schon raus, da, oder meinen die Fans zu wissen, dass Subaru Okiya Bourbon ist. Aber das kann man so noch nicht bestätigen und steht bei uns auch noch nicht im Wiki. Das ist nämlich eine große, große Lüge und ist bisher noch nicht raus. Es ist eben die große Vermutung da, dass die beiden die gleiche Person sind, aber offiziell ist da bisher noch nichts. Ja. Ja. Dann würde ich auch nochmal. Natürlich tauchte er direkt danach auf, nachdem Eisuke Hondo in die Vereinigten Staaten fährt oder zieht, um dort dem der CIA beizutreten. Da könnte auch noch eine Verbindung sein, dass er Eisuke Hondo ist, aber Ja, es ja. gibt auch noch einen anderen Grund, nämlich da hat Ei was zu tun, weil sie ihn nämlich schon, ich glaube, mehrere Ach, Male genau. gefühlt hat, quasi, dass eine Gefahr von ihm ausgeht. Und daher natürlich der Verdacht besteht, dass er zur Organisation gehört und dann kann er fast nur Bourbon sein. Ja, genau. Beim ersten Mal, als er das erste Mal auftrat, bei dem Hausbrand, wo sein eigenes Haus abgebrannt ist, da spürte Ai die Aura der schwarzen Organisation und trat ihm deswegen sehr skeptisch gegenüber. Dann beim Fall mit dem Meerhornfelsen, das war später dann ist sie ihm immer noch sehr, tritt sie ihm immer noch sehr scheu gegenüber und will ja gar nichts mit ihm zu tun haben, aber sie spürt die Aura der Organisation nicht. Ist aber trotzdem, ja, sie spürt die Aura später noch einmal, als er dann den Täter überführt. Mit seinem Zitat 0,12% die Rate der Täter, die mit einer Flucht jemals Erfolg hatten, obwohl ihre Identität bekannt ist. Eine aus 1000 etwa. Das waren seine Worte an Shuhei Aosato, dem Täter in diesem Fall. Nachdem er Ayumi als Geisel genommen hatte. Und als er diese Worte ausspricht, da spürt Ai die Aura der schwarzen Organisation und es. Ja, allein deswegen ist es. Denken viele auch, dass Subaru Okiya dann irgendwas mit Bourbon zu tun hat. Also die Zusammenhänge sind ziemlich groß, muss man da ehrlich mal sagen. Man kann es nicht ganz abstreiten, dass da irgendeine Verbindung herrscht und wir hoffen mal, dass wir da noch genauere Informationen zu erhalten. Vielleicht, ich denke mal, jetzt ist erstmal die große Organisationszeit von Aoyama vorbei. Er bringt eigentlich die Kapitel um die Organisation immer erst im Winter raus. Von daher können wir noch so rund 7 Monate warten. Für alle, die jetzt schon gespannt sind. Aber es das heißt natürlich nicht, dass jetzt nächste Woche oder in 3 oder 4 Wochen ein Kapitel um die Organisation erscheinen könnte. Das ist. Ja, in Müssen wir viel. nicht. Ja, genau. Ja, da würde ich einfach mal weitermachen. Und zwar könnte da ja auch eine Verbindung zu Shuichi Akai herrschen. Das wird in Fankreisen auch ziemlich heftig spekuliert, ob denn der angeblich ermordete Akai sich als Okiya in Shinichis Haus eingenistet hat. Da laufen die Spekulationen eigentlich ziemlich hoch. Ja, vor allem auch deswegen, weil Conan Okiya einfach so in seinem Haus wohnen lässt. Es gibt natürlich, dass er Sherlock Holmes Fan ist, das war ziemlich toll und auch super, aber ob das jetzt der einzige Grund ist, warum denn eine wildfremde Person bei ihm leben darf und dann in seinem Haus alle geheimen Daten und was weiß ich, was alles ist, rausfinden kann. Da muss man schon. Vor allem sind natürlich auch noch Connens Worte in Band 60, wo er sein Haus ja verloren bei Shinichi einzog. Da hat er, glaube ich, irgendwie sowas gesagt von wegen, pass aber gut auf alles auf oder sowas. Und dann, ja, da hat man dann vielleicht auch das Gefühl als Leser, dass Connen Okiya irgendwoher schon kennt und dass er dann auch Akai sein könnte. Also, das sollte man nicht ausschließen, bis dann alles bekannt ist. Ja, es gibt natürlich noch tausend weitere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass Wermut sich als Okiya verkleidet oder dass Akai wieder in der Organisation ist als Bourbon oder was weiß ich was. Da können wir jetzt ewig noch drüber reden und die ganzen Daten und Fakten und aufzählen und hier spekulieren bis zum Ende. Ich kann einfach nochmal sagen, dass die Japaner uns da wieder deutlich voraus sind, aber ich jetzt hier nicht spoilen will. Und da sind schon einige Daten bekannt, dass einige Personen nicht einige andere Personen sein könnten. Also das ist mal so ganz neutral ausgedrückt. Ja, da gehe ich jetzt auch nicht genauer drauf ein. Ja. Okay, Dann. dann geht's weiter über die Verbindung zu Schuh vielleicht. Schui. Ja, eigentlich könnte man, sollte man so nicht sagen, sondern eigentlich eine Verbindung zu dem Mann, zu dem unbekannten Mann, der Schui ähnlich sieht und die Narbe hat. Da könnte es eine Verbindung geben, sehr interessant, weil ja, er könnte ja Bourbon sein, es könnte ja Bourbon sein verkleidet eigentlich. Und versuchen, Informationen herauszufinden über das FBI, über Sherry, über alles Mögliche. Und da Ja. hätte, wäre er im Vorteil, wenn er sich als Chewie verkleidet. Aber da bis jetzt der Mann nicht groß in Erscheinung getreten ist und sich jetzt nicht vom FBI zulabern hat lassen, ist es, würde ich das jetzt eigentlich ausschließen. Ja, da kann ich auch gleich nochmal sagen, dieser dritte Mann im Bunde, diese komische Person aus Kapitel 677 oder Episode 563, 64, glaube ich, war das. Ja? Ich glaube schon Ja, ungefähr. ja, auf jeden Fall da, wo Jody wieder auftauchte, das weiß ja jeder Anime-Gucker. Ja, das ist die dritte Person im Bunde und da könnten dann die Spekulationen, laufen dann die Spekulationen noch intensiver, weil drei Personen, da sind natürlich noch mehr Möglichkeiten, dass dann da irgendwas Dann kommen die sein könnte. absurdesten Kombinationen raus, wer wer sein könnte. Und dann auch noch Wermut kann man mit einschließen, wer wer. Und dann, tja. Ja, das ist dann. Hoffen wir mal, dass nicht noch eine Person dazukommt, wo wir Ja. dann wieder noch weiter am Rätseln sind und dann am Ende haben wir so 20 Personen, die dann so alles Mögliche sein könnten. Und ja, das ist dann. Es könnten sich natürlich auch noch andere Organisationsmitglieder oder so als verkleiden oder was ich was. Oder auch Connens Mutter, Yukiko, die könnte ja auch noch irgendwie da so. Also da sind schon. Da könnt ihr vielleicht mal in unser Forum gucken, detektivconnen-forum.com. Da findet ihr ziemlich viele Themen zu den drei Personen oder zu den, was weiß ich, wie vielen Personen. Da gibt es ja noch viel mehr Personen, die damit involviert sind eigentlich. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, schließen wir das Thema um die ganzen Spekulationen und so ein Quatsch jetzt hier einfach mal ab und kommen mal zu unseren eigenen Meinungen. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und ja, ich würde sagen, fange ich einfach mal an. Also ich bin natürlich totaler Subaru Oki-Fan. Ich weiß nicht, ich habe den einfach irgendwie in mein Herz geschlossen. Ich finde ihn einfach cool. Mein Lieblingscharakter, anbemerkt. Ja, ich glaube nicht, dass er irgendwie zur Organisation gehört, obwohl er eine Aura ist. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es so einer ist wie Shu, der früher mal der Organisation angehörte, daher noch eine schwache Aura besitzt, die Ei merken kann oder spüren kann. Aber er ist nicht mehr aktuell da drin, sondern gehört vielleicht auch zur CIA. Also FBI schließe ich einfach mal aus. Ja, das wäre auch ziemlich. Die haben wir ja schon überall gesehen, immer mit den Fall, mit den Episode 500 sonst was da. 504 und davor. Da haben wir ja die ganzen FBI-Mitglieder alle schon bei so einer Versammlung gesehen und dann würde Oki ja sicherlich auch dabei sein. Ja, von daher schätze ich einfach mal, dass er, oder denke ich einfach mal, dass er zur CIA gehört. Sicher bin ich mir natürlich nicht, weil ich es auch nicht weiß. Und Bourbon oder wie auch immer man den ausspricht, da setze ich einfach mal darauf, dass er einfach ein ganz normales Organisationsmitglied ist und nichts weiter dahinter steckt. Er ist einfach ein Neuer, der auf einmal auftritt, so wie hier Chianti und Korn oder wie die alle da hießen, Calvados. Dass er einfach in Erscheinung tritt und Jagd auf Ei macht. Das ist eigentlich das Sinnvollste, was man sich bis jetzt denken kann. Und der Mann, der Schuh ist, oder der so wie Schuh aussieht, da denke ich einfach mal, dass das eine ganz normale Person ist, die da einfach nur herumläuft und so ein bisschen ähnlich sieht. Und Schuh ist eindeutig tot für mich. Natürlich hoffe ich, dass er noch am Leben ist. Hatte sehr wenig Auftritte und war sehr, sehr schlau, muss man dazu auch sagen. Aber ja, da, wenn Aoyama den jetzt noch am Leben lässt, dann ist es einfach irgendwie unglaubwürdig. Dann kann man auch nicht mehr vorstellen, dass die Serie überhaupt ein Ende hat, würde ich einfach mal sagen. Und es müssen auch mal Charaktere sterben, so ist das dann in der Serie normal. Da können nicht alle bis zum Ende da leben bleiben. Dann, ja. Chris? Ja, also erstmal, ich fange jetzt da an, wo du aufgehört hast. Ja, mach ruhig. Ich glaube nämlich, dass der Mann Shui ist, weil dann ist schon ein Gleichgewicht zwischen der Organisation und dem FBI da, weil, ja, wer ist denn da gestorben? Scheiße. Okay. Ja, da ist so ein Gleichgewicht da, die können den einfach sterben lassen. Weil sonst ist also so eine überlegene Person vom FBI weg, quasi, und dann fehlt da irgendwie was auf der Seite der Guten quasi. Also ich hoffe es natürlich, dass er lebt, aber irgendwie hat Philipp da auch schon ein Argument gezogen, dass mal jemand sterben muss, aber ich hoffe es weiterhin nicht. Aber das, zwischen Bourbon und Subaru eine Verbindung besteht, glaube ich, auch nicht. Dass er zum FBI gehört, glaube ich, auch nicht. Sonst wüsste ja Jody quasi Bescheid und hätte vielleicht Conan das schon mitgeteilt. Und da Subaru Wermut eigentlich ist, kann, glaube ich, gar nicht sein, aufgrund der neuesten Ereignisse, ne? Bin ich da Ja. richtig informiert? Wir wollen ja nicht spoilern. Jetzt habe ich das die ganze Zeit so schön versucht und du machst das alles zunichte. Nee, da gibt es Naja, ja auch noch einen schon anderen gut. Grund. Wenn man es so gut sieht, zum Beispiel im 13. Film, da hat Conan sau gut erkannt, dass sich Wermut verkleidet hat. Also der erkennt es ja schon langsam wirklich. Wermut auch in Verkleidung. Also ich glaube jetzt, das hätte Conan erkannt. Und deswegen glaube ich ja, entweder CIA wäre auch noch eine Möglichkeit, dass die sich vielleicht mal so um den Stand der Ermittlungen von Kirk kümmern oder sowas und dann quasi noch einen zweiten eingeschleust haben in das Ganze, in den Fall. Ja, da könnte man jetzt vielleicht auch nochmal sagen, dass. Ja, jetzt spoilere ich einfach mal und sage einfach mal, dass Wermut schon aufgetreten ist in dem. In dem nächsten. In dem. Um 700 halt. Ja, in den neuesten Kapiteln in Japan. Und dort traten auch Subaru Okiya und der Mann auf, der halt Akai ziemlich ähnlich sieht. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass Wermut sich nicht als Ohia verkleidet hat. Das wäre dann schon, dass sie dann sich irgendwie geklont haben müsste oder sowas. Das schließen wir einfach mal jetzt von vornherein aus. Also da, ja. Von daher. Aber ich glaube, da wird sich noch irgendwas auch zuspitzen in den nächsten Kapiteln. Vielleicht nächsten Winter. Wir sind ja jetzt hier gerade im März. Letzten Sommer hatten wir einen Fall um die Organisation. Ich denke mal, dass dieses Mal im Sommer nicht wieder was folgen wird. Das wäre dann irgendwie. Ich würde mir, könnte mir ja gut vorstellen, dass jetzt hier im Winter nochmal irgendwas folgt. Oder vielleicht auch bald schon noch im April oder so noch ein kurzer Fall über das FBI oder so. Oder noch ein Subaru Ogiya-Fall. Kaito ist doch mal Der wieder trat ja dran. schon. Kaito? Der kam schon wieder. Der kam schon wieder. Oh, alles klar. Hast du wohl verpasst. Ja. Auf jeden Fall, nee, Ogiya trat schon seit Kapitel 700 sonst was nicht auf. Wir sind ja schon bei 730. Vorher trat er so alle 20 Kapitel oder so auf und jetzt ist schon 30 Kapitel lang nichts mehr los. Es könnte natürlich wieder so einen großen Clash geben, also Zusammentreffen zwischen Organisation und dem. Aber das hatten wir ja neulich erst schon, da würde ich erstmal jetzt. Ich würde jetzt erstmal denken, dass wir bei Kapitel 677 noch. Es erst nochmal wieder so einen kleinen Vorspann gibt, wo dann halt ein neuer Charakter auftritt. In diesem Fall war es dann ja der Mann, der Akai ziemlich ähnlich sieht. Ja, den könnte man eigentlich auch nochmal wieder auftreten lassen hier. Geben wir jetzt die ganzen Anreize für die ganzen, für Aoyama, dass er mal wieder hier ein bisschen ankurbeln soll. Ja, es soll ja mal weitergehen. Wir wollen ja jetzt nicht 2000 Kapitel dann haben und dann endet es irgendwann vielleicht. Obwohl er ja eigentlich schon ziemlich weit gegangen ist. Also mit diesem White Day, was er letzte Woche war, oder in vergangenen Wochen, wo dann die ganzen Liebesgeschichten da weitergeführt wurden. Und auch davor wurden die auch schon weitergeführt. Das sieht man jetzt auch an deinen Episoden, die da gerade kommen, mit Shiratori, dass da sich auch irgendwas gerade entwickelt. Und wenn ich denk mal, wenn er die Liebesgeschichten da jetzt alle zu Ende bringt, dass sich die alle Paare da finden, die sowieso zusammengehören, das weiß ja jeder, dann könnte er sich auch der Organisation widmen und da das große Ende einleiten. Also ich, ja, das Ende, das hört sich wieder so an, als wenn wir hier ein Ende wollen. Wir wollen natürlich kein Ende, wir sind jetzt gerade beim vierten Cast hier und hoffen mal darauf, dass das noch schön lange weitergeht, damit wir auch noch viele Cast machen können und nicht wieder von alten Themen berichten müssen. Wir sind ja gerade an einem aktuellen Thema dran, wie ihr jetzt schon merkt. Genau. Ja. Gibt's sonst noch was, was du dazu einwerfen willst? Nö, Zum. nö. Nö, dann ist gut, dann würde ich sagen, beenden wir einfach mal das Thema heute. Ja. Bedanken wir uns beim Zuhören für diese aktuelle Runde heute, nachdem wir euch in den letzten Wochen oder Monaten mit solchen langweiligen Themen gelangweilt haben. Zu Band 1 und so. Dann haben wir uns mal gedacht, wir greifen heute ein aktuelles Thema auf. Und dann hören wir uns gleich im Outro, wo wir noch über unsere Geschehnisse der vergangenen Woche berichten werden. Okay, dann sage ich an dieser Stelle mal für alle regulären Zuhörer Tschüss Tschüss. und bis zum nächsten Mal. Sind wir jetzt hier schon im Outro? Ja, war eigentlich ein ziemlich spannender Cast, muss ich ehrlich mal sagen. Also auch zu einem aktuellen Thema. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer so mitbekommen, aber bei uns intern tut sich zurzeit ziemlich viel eigentlich. Wir verbessern an jedem Ende und also wir werden immer besser, also zuhören lohnt sich. Ja, dann entschuldigen wir uns auch gleich nochmal für die Verspätung des letzten Cast. Den werde ich gleich nach der Aufnahme hier hochladen. Also wir nehmen ja immer am Samstag auf. Heute ist der 20. März. Für alle, die es interessiert. Morgen soll der Cast planmäßig rauskommen. Hoffen wir mal, dass das wieder funktioniert und nicht wie beim dritten Cast, dass wir da 6 Tage Verspätung haben. Ja. Dann. Ja, wie gesagt, wir versuchen an allen Enden und Ecken zu verbessern und den Cast für euch angenehmer zu machen. Deswegen auch die aktuellen News und so. Hoffe natürlich, dass wir nicht so viel spoilern. Ja, ein bisschen muss schon sein, finde ich, weil sonst hat es ja für die richtigen Conan-Fans eigentlich gar keinen Grund zuzuhören, weil die schon viel weiter Ja. sind. Die eingefleischten Fans. Ja, ich kann euch ja immer auf dem Laufenden halten, das ist, wenn ich die ganzen Kapitel alle mitlese. Und ich glaube, Christian, du fängst jetzt auch an mit zu lesen, ne? Hast Ja, ja habe ich angefangen, ne? 728. Ja. Ja. Das ist halt so, So habe ich wenn man die so habe ich Episoden mein alle ge wenn man die Episoden alle geschaut hat und dann irgendwann möchten wir auch mal wieder was Neues haben. So habe ich meinen Einstieg auch gefunden. Einfach irgendwo angefangen und dann kam gleich so ein Fall, der Bezug auf das vorige Kapitel hatte. Das war dann, da habe ich mich erstmal gefragt, hö, was war das denn jetzt? Das war direkt nach dem Kuss von Takagi und Sato. Dann gab es ja diesen Kaito Kid-Fall mit dem Käfig da, wo er sich als, was er sich verkleidet, als das Teleportiert hat, ne? Dienstmädchen. Nee, das war der danach mit dem Dienstmädchen, wo er mit dem Safe. Ach so, Wo Band der Hund da eingesperrt 65 war das, war. glaube ich, oder? Ja, nee, weiß ich nicht. Das war doch schon länger her, oder nicht? Da habe ich dann direkt weitergelesen. Da habe ich dann direkt am Anfang war ja der Nakamori dann in dem Lokal, da in dem Poirot, und hat dann über. Spoiler. Nee, was war das? Takagi war dann, hat dann über den Kuss gesprochen. Da habe ich mir erstmal gefragt. Ich habe ja nur die deutschen Bände da gelesen und die waren dann noch 5 Jahre hinterher, so gefühlt. Da habe ich mir erstmal gedacht, die haben sich geküsst? Wann war das denn? Ja, habe ich einfach irgendwie angefangen zu lesen und dann immer weitergemacht. Und jetzt muss ich zwischendurch natürlich für ein paar Mal aussetzen, habt ihr auch schon gehört, mit dem Band 67 oder wo wir da jetzt gerade den neuen letzten Spoilercast hatten, dass ich da ein paar Kapitel übersprungen habe, weil ich einfach nicht die Zeit gefunden habe, das zu lesen. Das ist. Ja. Ja. Bleibt also ruhig schön am Ball. Das ist nicht verkehrt. Ja, das kommt auch, weil du zum Beispiel hier ständig geschrieben hast, ja, wann kommt ein Kapitel 728 endlich? Dann habe ich mir gedacht, Ja. ja, das kommt ja offiziell erst in ein paar Tage raus, das macht er ja jetzt schon so einen Wind drumrum. Und dann habe ich irgendwann, wie es rausgekommen ist, habe ich es mir sofort durchgelesen. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja spannend und jetzt bleibst du mal ein bisschen dabei. Ja, die Kapitel, die werden eigentlich immer schon ein paar Tage vorher veröffentlicht, also nicht direkt am Mittwoch, sondern irgendwie schon am Montag oder sowas. Deswegen, eigentlich warte ich jetzt auch schon am Samstag hier auf das neue Kapitel, aber momentan ist davon noch weit und breit nichts zu sehen. Von daher kann ich euch noch nichts über den weiteren Verlauf des Falls sagen. Ja, das ist Pech. Also, zumal ich eh kein Japanisch kann, von daher müsst ihr dann noch auf die, bis dann irgendwelche, Übersetzungsprojekte das in die englische Sprache gebracht haben, warten. Irgendwelche Detektiv-Conan-Übersetzungsprojekte, genau. Ja. Genug Werbung gemacht. Können wir ein bisschen Werbung fürs Wiki machen hier? Detektivkonne-wiki.com, Detektivkonne-forum.com, Detektivkonne-news.com. So, haben wir das jetzt auch geschafft. Ja. Für unsere Konkurrenz machen wir natürlich keine Werbung, also da. Die haben übrigens die Kapitel-News auch erst immer nach uns. Da muss ich euch gleich mal hier euch Zuhörern sagen, bleibt bei uns, wir haben die Informationen zuerst. Ja. Ihr wisst bestimmt alle, von welcher Konkurrenzseite ich meine, also die wollen wir es ja auch nicht erwähnen. Kennt aber jeder. Alle, die mit Detektivkonne anfangen, landen zuerst mal auf dieser Seite. Das ist immer so. Die Einstiegsseite für alle, und wenn man sich dann näher damit befasst, dann kommt man auch hier ins Wiki und meldet sich dann auch an und arbeitet fleißig mit. Wenn man zu viel Immer Zeit auf Ansporn. hat. Und macht beim Schreibwettbewerb mit. Das ist immer ein guter Einstieg. Da habt ihr auch. Übrigens habt ihr da auch direkt eine Hilfeseite, wo ihr dann sehen könnt, wie ihr Artikel schreibt und was ihr da beachten müsst und hier und da und da. Drei Artikel haben sich bereits schon angemeldet, also ihr habt noch gute Chance. Dass da irgendwie noch was für euch rausspringt. Also Top 3 ist natürlich schon mal sensationell. Ich Also. mache auch noch mit. Schon Artikel ausgedacht? Nein. Nein. Das kommt dann irgendwann mal. Ja. Da haben wir auch noch so eine, da haben wir übrigens auch noch so eine Liste mit allen Artikeln, die aktuell gewünscht werden. Wo finde ich den jetzt hier gerade? Ja, genau. Da könnt ihr mal eingeben. Detektivkonne-wiki.com/wiki/spezial-gewünschte-Leerzeichen-Seiten. Da findet ihr dann Artikel, die gewünscht werden. Was gibt's denn da so aktuell? Also, Episode 490 wird zum Beispiel gewünscht. Das ist, glaube ich, der Anfang. Ist das der Anfang zu der Organisationshandlung? Nee, der war später. Auf jeden Fall auch dieser Black Star. Das war doch dieser, der von dieser Juwel, der von Kaido Kid geraubt werden sollte. Auf dem Schiff Queen Sally Beth oder so. Den sehe ich hier gerade. Also, da gibt es schon einiges. Da. Oder Zyankali, sowas ganz Alltägliches. Da natürlich nicht den Text aus der Wikipedia kopieren, sondern auch die Zusammenhänge zu Detective Conan natürlich, die ganzen Fälle, wo er da war. Wo das da sich irgendwelche selbst umgebracht haben oder so mal nennen. Oder natürlich auch ist hier 42. Platz, der schlafende Kokoro. Warum denn nicht? Das schöne Abwandlung mal, da könnt ihr Hast du genug Ideen euer geäußert? euer Gewaltes. Ich will euch auch animieren hier, Ihr ne? könnt auch ganz Euer normal Gewaltes. zu irgendwelchen euren Lieblingsepisoden schreiben, weil wir haben noch ganz viele Episoden, die noch Genau. gar kein Gesicht haben, gar keinen richtigen Artikel haben. Und da finden sich bestimmt hoffentlich ein paar Leute, die da weitermachen. Ja, genau. Das ist übrigens auch nicht schlimm, dass ihr da nicht, dass der Artikel nicht von euch selbst angelegt wurde, sondern dass ihr, das ist dann ganz egal, ihr müsst nur die Handlung selbst davon schreiben. Also ihr könnt jetzt nicht einen Artikel nehmen, der schon fertig ist und sagen, hier, das ist meiner, sondern dass ihr dann, ja, wenn Grundgerüst da ist, dann ist schön, das lassen wir dann auch durchgehen als Juror und so fies sind wir ja nicht. Hust, hust. Nee, wir lassen das schon durchgehen und da gibt's auch, glaube ich, schon einige, die damit angefangen haben. Zum Beispiel das Special von Lupin gegen Detective Conan. Da wird jetzt die Handlung, oder soll noch dazu geschrieben werden, von Chantre oder wie auch immer, unsere Wiki-Benutzerin, die hat sich den Artikel angenommen und will dann noch die Handlung zu schreiben. Warum denn nicht? Der Artikel existiert zwar schon lange, aber keine Handlung dazu. Ja. Genau. Ja, soweit dann zu diesem Schreibwettbewerbsthema. Das ist ja für jeden. Ich könnte noch stundenlang unterhalten. Macht mal keine Panik. Ah, ich muss den Cast heute noch online stellen. Von daher. Ja, hört euch alle unsere Casts an, die werden immer besser, ihr werdet's merken. Feedback immer ins Forum gleich reinschreiben, weil vielleicht fällt uns ein paar Sachen gar nicht selber auf. Ja, genau, das ist dann immer sehr hilfreich, wenn ihr uns da mal ein bisschen auf die Sprünge helft. Ja. Was mir übrigens noch aufgefallen ist bei Cast 3, das war ja mehr oder weniger so ein Mix aus dem ersten und dem zweiten Cast. Das ist ganz komisch. Wir haben im ersten nur News vorgestellt und im zweiten haben wir nur so ein Thema abgegrast. Jetzt haben wir im dritten die News gebracht und danach ein Thema abgegrast. Das war doch eigentlich so 1 plus 2 ist 3, so Aber unser praktisch. jetziges Modell finde ich ganz in Ordnung eigentlich, also. Ja, ich Ja. auch. Nur da müsste der Cast natürlich auch rechtzeitig rauskommen. Ich hoffe mal. Ich denke auch mal, wir haben heute gar nicht so viel zu schneiden. Also, das Outro, was wir jetzt hier gerade sprechen, das ist ja. Das wird ja sowieso nicht geschnitten. Wir sind nur zu zweit, dann ist es einfacher. Ja. Ich denke mal, der Cast wird dann auch am Sonntag rauskommen. Also 21. März. Wenn ihr den heute hört, dann ist er rechtzeitig rausgekommen. Ihr könnt natürlich auch später noch hören, aber na, na, na, das ist ja. Immer gleich am ersten Tag hören, ne? Nee. Ja. Alles klar. Da würde ich einfach mal sagen, ja, letzte Woche, wie letzte Woche schon, dass wir dann jetzt wieder die Themen von vergangenen Woche aufgreifen, was wir so gemacht haben. Soll ich anfangen? Ja, Ja. du hast eingeleitet, also kannst du auch anfangen. Ja, dann fange ich einfach mal an. Also letzte Woche habe ich eigentlich nichts so Spektakuläres gemacht. Ich habe mein Zimmer weiter eingerichtet und ja. Zwar nichts weiter Spannendes. Ich bin zur Schule gegangen, wie immer. Nächste Woche habe ich übrigens eine Testwoche. Das ist ganz schlimm. Da habe ich in 5 Tagen 4 Arbeiten. Also bin ja erst 10. Klasse, von daher, jetzt wisst ihr mal alles über mich. Da schreiben wir noch Arbeiten. Und da kamen gleich 4 zu. Und 2 davon sind Chemie und Physik, wo ich keine Ahnung habe. Das muss ich erstmal offen tun. Da kann ich dann ganz schön lernen und mich gar nicht auf das nächste Thema vorbereiten. Ja. Hoffe ich mal, dass ich es doch irgendwie hinkriege. Das nächste Thema ist dann. Das war doch hier. Heiji und Kazuha, oder nicht? Mit. Christian? Ja, keine Ahnung, welches Thema. Ja, Heiji und Kazuya. Aber das hat ja Dann. wohl wenig damit zu tun, was du magst. Ja, dann kommt Heiji und Kazuya, dann ist auch Sarah wieder mit dabei und wir haben dann die News, die Aufnahmezeit legen wir dann auch wieder auf Freitag, sodass dann Sarah jetzt auch jede Woche wieder mit dabei sein kann. Ja. Genau. Moni und Michaela sind diesmal auch nicht mehr dabei. Weiß ich nicht wieso. Moni hat sich heute spontan abgemeldet und Michaela, die wollte eigentlich noch kommen, hat es aber nicht getan. Okay, das war jetzt auch wieder nicht meine Woche. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, was hast du letzte Woche gemacht? Ja, ich habe am Dienstag meine Führerscheinprüfung, die Theorie, bestanden. Da hat leider auch der Oh. Connencast ein bisschen darunter gelitten, der Cut, daran, dass ich die Prüfung machen musste. Aber ich denke, das war jetzt nicht so schlimm und das hätte sowieso lang gedauert. Ja, diesmal geht es bestimmt hoffentlich ganz Ja, schnell, hoffen wir mal. auf jeden Fall, da, also mit null Fehler, das fand ich ziemlich gut. Und dann bin ich auch am Donnerstag gleich das erste Mal Auto gefahren, damit ich die praktische Prüfung auch machen kann. Also Autofahren ist super, muss ich sagen. Das war das erste Mal. Bist du schon privat Auto gefahren? Nee, ich noch nicht, Okay. natürlich nicht. Naja, es war bei Mit mir nicht 16. privat. Also ganz brav mit Fahrschule. Okay. Damit du auch keinen Ärger kriegst von der örtlichen Polizei. Naja, auf jeden Fall, das ist eigentlich einfacher, wie man denkt. Ja, ziemlich cool, finde ich. Und ja, ansonsten Arbeit, Conan-Cast schneiden, Conan schauen, Conan Bänder lesen. Ja, da hast du ja heute Nacht auch noch genug zu tun mit dem Schneiden und so. Ja. Und James Bond schaue ich übrigens alle Filme zurzeit mal durch. Also ich schaue es alle nach, nicht nach der Reihe, sondern einfach mal alle durch. Ich will zwar jetzt euch nicht einfach anhalten, jetzt Detektiv Conan komplett wegzulassen und nicht mehr zu schauen und James Bond zu schauen, aber es ist auch sehr spannend, wenn ihr halt so weit seid wie ich und alles euch schon fast alles angeguckt habt, was mit Conan zu tun hat. Dann gründest du dein eigenes James Bond Wiki oder wie soll ich das jetzt Habe ich schon verstehen? drüber nachgedacht, aber da habe ich zu wenig Zeit und dazu Gibt's das habe ich sicherlich zu schon wenige dann? Wiki-Kenntnisse und die hole ich mir lieber im Detective Conan Wiki. Von mir alles abgucken. Nee, lass mal lieber. Ja, ihr habt so gute Vorlagen und dann kann ich die ja übernehmen. Oh, gute Vorlage. Alle von mir gebastelt. Da kriege ich von Michaela jedes Mal eine Schelle, wenn ich da irgendwie eine Vorlage verunstalte. Ja. Was ich übrigens auch immer erwähnen wollte, das muss ich jetzt einfach mal ganz schnell nachreichen. Ich habe hier noch diesen Band liegen, diesen Sonderband aus Japan, wo alle Ereignisse zwischen der Organisation und Conan und so aufgeführt wurden und dem FBI. Und da sind die Handlungen um Okiya übrigens noch nicht drin. Also der Band erschien kurz vor Kapitel 700, wo es ja bekanntlich das nächste Zusammentreffen mit der Organisation gab. Aber die ganzen Fälle um hier Dings, Okiya und so sind alle nicht drin. Von daher, ja. Ich denke mal nicht, dass das. Vielleicht haben sie mit Absicht nicht reingepackt oder was ich. Was wollte ich einfach mal kurz erwähnen, dass hier nichts über Okiya drin steht und auch nicht über. Doch Borben steht ja was drin, aber er gehört auch zur Organisation, also von daher. Soweit. Das reiche ich mal nach. Ja. Fertig. Genau, dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns dann nächste Woche, oder nee, sehen tun wir uns ja nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder zur 5. Ausgabe des Conancast, dann mit dem Thema zu Heiji und Kazuha. Da wird sich Sarah sicherlich noch die ganze Woche drüber freuen und uns verrückt machen, weil das ihr Lieblingsthema ist. Und da kann sie uns auch gleich mal richtig viel zu erzählen. Dann involvieren sie wie immer sie richtig und dann. Zum Beispiel ein Thema, da bin ich nicht so gut informiert, aber Nee, ich auch nicht, aber das. wir freuen uns auch über solche Themen, wenn wir mal auch selber was mitkriegen, Neues. Okay. Ja, hat er natürlich auch Verbindung zum 14. Film. Das ist ja. Da tauchen ja auch Heiji und Kazuha. Auf jeden Fall Heiji auf. Den habe ich schon gesehen in einem Trailer oder Teaser oder was auch immer. Auf jeden Fall im Vorspann. Da habe ich den schon gesehen, wie dann Osaka verrückt gemacht wurde und so. Und dann. Ja, da werden wir im April noch genauer darauf eingehen. Da könnt ihr mal gespannt sein, was dann da alles noch auf euch zukommen wird. Ja. Soweit dann. zum Conan Cast. Tschüss, bis zum Und nächsten dann Mal. würde ich einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Hören des Outros oder Off-Topics oder das Ende hier. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.